Abschnitt 14 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Im Wigwam Old Shatterhands, vierter Teil. Ich wollte fragen, Herr May, ob das wirklich ganz erlogene Behauptungen sind, die Selius bezüglich ihrer Vorstrafen aufgestellt hat. Ich bin vorbestraft. Allerdings habe ich meine Strafen schon vor 50 Jahren abgebüßt. Ich schreibe jetzt ein Buch, worin ich nichts leugne und meine Gefängnisstrafen schildere. Es wird Am Marter, Pfahl und Pranger heißen und eine Selbstbiografie sein. Ich gestehe darin meine Sünden, lege meine Ideale und Bestrebungen dar und schildere, was ich noch zu tun gedenke. Waren Sie lange im Kerker? Ja, das habe ich nie geleugnet, aber ein Räuberhauptmann war ich nie. Frau May, den Räuberhauptmann Krüger, als dessen Komplize mein Mann geschildert wird, hat er kaum gekannt. May zu seiner Frau: Misch dich nicht hinein. Zu mir: Nur ganz oberflächlich kannte ich ihn. Er ging in dieselbe Schule wie ich, einige Klassen tiefer. Seither habe ich nur selten mit ihm gesprochen. Einmal traf ich ihn in meinem Heimatort Hohenstein-Ernsthal bei Chemnitz. Da trat er auf mich zu und sagte: May, ich habe Sie um Entschuldigung zu bitten. Ich habe vieles, was ich getan habe, auf Sie geschoben. Ich entgegnete ihm: Sprechen Sie nicht mehr davon. Und darf man wissen, weshalb Sie bestraft wurden? Nein, mein Verleger hat mir das verboten, damit ich dem Buch nicht vorgreife. Aber das, was man mir vorwirft, habe ich nicht getan. Wieso wusste Selius von Ihren Vorstrafen? Die Affäre Selius hängt mit meinen Prozessen mit meinem ehemaligen Verleger Münchmeier zusammen. Dieser kannte meine Eltern und wusste von meinen Gerichtsstrafen. Er dachte also, er könne mit mir machen, was er wolle, da ich mich nicht rühren werde. So änderte er meine Romane, die ich ihm in Verlag gegeben hatte, und sein Rechtsanwalt hat selbst zugestanden, dass 50% des Inhaltes meiner Bücher im Münchmeierschen Verlage ins Unmoralische geändert worden sind. Die derart verballhornten Romane sind zum Gegenstand der größten Angriffe gegen mich gemacht worden. Man hat mir vorgeworfen, ich schreibe auf einer Seite fromm, auf der anderen abgrundtief unsittlich. Weshalb hat Münchmeier diese Änderungen vorgenommen? Er spekulierte auf die Sensationslust der Menge und flocht Zoten und frivole Scherze hinein, um den Absatz der Bücher zu vergrößern. Woraus schließen Sie, dass zwischen Selius und dem Münchmeierschen Verlage ein Zusammenhang besteht? Ich beanspruche von Münchmeier 300.000 Mark für meinen Roman »Das Waldröschen«, die ich übrigens nicht für mich, sondern für eine Witwen- und Waisenstiftung verwenden will. Der Verlag weigert sich, das Geld zu bezahlen und hat ein Interesse daran, meine Ehrenhaftigkeit in Zweifel zu setzen. Und der Rechtsanwalt des Herrn Selius ist gleichzeitig der Rechtsanwalt des Münchmeierschen Verlages. Wie erfuhren Sie, Herr May, von den Machenschaften des Selius mit Karl? Als Karl gehört hatte, die Broschüre sei trotz seines Einspruches unter seinem Namen erschienen, kam er zu mir und erzählte mir den ganzen Schwindel. Er bot sich als Zeuge an, und ich verklagte Selius wegen dieser Broschüre. Das Gericht verbot ihren Vertrieb. In der entscheidenden Verhandlung vor dem Gerichte Berlin-Schöneberg kam auf Veranlassung des Vorsitzenden ein Vergleich zustande, wonach Selius alle seine Behauptungen, materielle wie formelle, revozierte, bedauerte mich beleidigt zu haben und versprach, es nicht wiederzutun. Darauf nahm ich meinen Strafantrag zurück und glaubte, zu Ende zu sein. Da geht der Mann hin, engagiert meine geschiedene Frau, zahlt ihr 200 Mark und beginnt abermals. Das sind die neuen Beleidigungen. 6 Stück. Eine Bundnummer, 2 Flugblätter und 3 in Charlottenburg anhängige Prozesse. Der Prozess in Charlottenburg, bei dem Selius im vorigen Monat freigesprochen wurde, hat weder zu einer Beweisführung noch zu irgendeiner Feststellung geführt. Ich habe weder etwas eingestanden, noch sind Zeugen einvernommen worden, noch hat man irgendwelche Dokumente vorgelegt. Trotzdem wird in Hunderten von Blättern behauptet, ich hätte alles zugegeben, die Zeugen hätten das alles bestätigt und die Dokumente hätten alles erwiesen, was mir vorgeworfen worden ist. Das sind Lügen, die bei der Verhandlung in zweiter Instanz ans Tageslicht kommen werden. Ich fühle mich keineswegs als Besiegter, sondern bin vollständig davon überzeugt, dass ich aus der ganzen Hetze als Sieger hervorgehen werde. Es ist auch gegen Sie der Vorwurf erhoben worden, Sie hätten überhaupt keine überseeischen Reisen unternommen. Darf ich fragen, wie es sich damit verhält? Ach, das ist Unsinn. Ich reiste schon als 17-jähriger Junge. Klärchen, hast du nicht einige Fotografien aus Amerika oder aus dem Morgenland bei der Hand? Klärchen hat einige Fotografien aus Amerika und dem Morgenland bei der Hand. Es sind Bilder, die Karl May am Brunnen Abrahams in Hebra, am Silberteiche in Jerusalem, vor einem Zelt der Tuscarora-Indianer, an den Tempelruinen von Korinth, am See Genezareth in Kapernaum, am Den Rock, dem Nuggetberg der Indianer, und am Monument des Indianerhäuptlings Sagoyevatar in Buffalo zeigen. Auf all diesen Fotos sieht man Karl May als alten Mann, und sie widerlegen die vorgebrachte Behauptung nicht, May habe erst von 1900 Abreisen unternommen, um späterhin sagen zu können, dass er wirklich im wilden Westen Nordamerikas und im heißen Osten Afrikas gewesen sei. May muss meinen skeptischen Blick bemerkt haben. Selius sagt freilich, dass man solche Bilder auf dem Jahrmarkt herstellen kann. Er will mich sogar in Dresden in einer Droschke zu einer Zeit gesehen haben, da ich in Amerika war. Übrigens, fährt May fort, ist es ganz gleichgültig, ob ich in fremden Ländern war oder nicht. Ich wiederhole, dass ich weite Reisen gemacht habe, aber das kommt für die Beurteilung meiner Schriften nicht in Betracht. Das Ich, in welchem ich schreibe, hat mit meiner Person nichts zu tun. Mit diesem Ich ist die Menschheit gemeint, welche die Aufgabe hat, den Menschheitsrätseln nachzugehen, sie zu ergründen. Winnetou, der Apachenhäuptling, ist der Prototyp der sich eben in Amerika entwickelnden germanisch-indianischen Rasse. Mein Hatschi Halef Omar stellt die Anima dar, die da glaubt, Geist und Seele zu sein, aber keines von beiden ist. Mara Durime, die kurdische Königstochter, ist die Menschheitsseele, Shah in Shah ist Gott. Ich sende meinen Karabenemsi, meinen Old Shatterhand in fremde Länder, um zu zeigen, wie wir als Edelmenschen dort zu handeln haben. Mir stünde es völlig frei, in der Heimat zu bleiben, und wenn ich dann trotzdem behaupten würde, in der Fremde das Erzählte miterlebt zu haben, so ist das keine Lüge. Denn die Ereignisse spielen sich zu Hause ab. Die Fremde ist Imagination. Hat nicht auch Dante das Inferno, das Purgatorio, in Ich-Form beschrieben, ohne dort gewesen zu sein? Gewiss, aber man kann ja auch die Orte meiner Reiseabenteuer als Fantasieland ansehen, wenn man gerade wollte. Da die Länder wirklich bestehen, wie man aus der Geografie ersehen kann, habe ich noch mehr Anrecht, sie zu beschreiben. Viele Länder und Städten sind auch bei mir symbolisch aufzufassen, wie Dschinnistan als Land der zukünftigen Edelmenschen und Ardistan als das Land der Gewaltmenschen von heute. Man hat auch gegen sie den Vorwurf des Plagiats erhoben. Ach, ganz unbegründet. Was nennen Sie ein Plagiat? Ich denke, dass man es als Plagiat bezeichnet, wenn ein Autor Idee oder Form eines nicht von ihm stammenden Werkes für sich verwendet und als eigenes Geistesprodukt ausgibt. Das ist nur mit Einschränkungen richtig. Es wäre zum Beispiel kein Plagiat, wenn jemand von einem Hirtenvolke schreiben würde, dass es in Not lebe, nur einmal erscheine in jedem neuen Jahr, sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar, nämlich der üppige Frühling. Weil das Mädchen aus der Fremde Gemeingut aller Gebildeten geworden ist und niemand glauben wird, der Schriftsteller habe die Meinung erwecken wollen, dass er diese Worte selbst gedichtet habe. Ebenso kann man objektive Wahrheiten wiedergeben. Vor allem solche, die in Lehrbüchern oder in beschreibenden Werken stehen. Das erlaubt sogar das Gesetzbuch. Man behauptet, dass Gerstecker von ihnen verwendet worden sein soll. Das bezieht sich auf eine Geschichte Eri, die vor vielen Jahren in einer Novellensammlung von mir veröffentlicht worden ist und zu der mir eine alte Beschreibung von Indien den Anlass gab. Friedrich Gerstecker, der selbst nie in Indien war, scheint nun die Erdbeschreibung in jener Episode gelesen und in einer Novelle benutzt zu haben. Daher die Übereinstimmung. Natürlich heißt alles gleich Plagiat. Meterling hat in einem Schauspiel 3 Szenen von Paul Heyse abgeschrieben. Heyse erhob Einspruch, aber Meterling lachte ihn aus und ließ das Stück ruhig unter seinem Namen erscheinen. Karl Maria von Weber hat das populärste Lied aus seinem Freischütz, den Jungfernkranz, nicht selbst komponiert, sondern von einem unbekannten italienischen Komponisten entlehnt. Goethe, Shakespeare, Lessing taten Ähnliches. Sogar die 4 Evangelisten erzählen das Gleiche, also müssen wenigstens 3 von ihnen Plagiatoren sein. Das Abschreiben würde mir mehr Schwierigkeiten machen als das eigene Schaffen. Ich habe Fantasie genug. Mehr als 70 große Romane sind von mir verfasst. Darf man, ohne indiskret zu sein, auch fragen, wie es sich mit ihrer ersten Frau verhält, die in dem Prozess wiederholt erwähnt wurde? Meine geschiedene Frau stammt aus demselben Orte wie ich. Sie war sehr schön. Und das bestrickte mich. Ich wollte sie heiraten, trotzdem ich wusste, dass sie arm war. Es kam nicht dazu, und ich zog aus der Heimat fort. Als ich einmal nach Hause zurückkehrte, hörte ich, dass ihr Vater eben gestorben sei. Ich ging deshalb noch am selben Abend zu ihr ins Haus. Der Vater war nicht gestorben, sondern nur vom Schlage getroffen und lag gelähmt im Bette. Das Mädchen fiel vor mir nieder und bat mich, ich möge es nie verlassen. Von Rührung übermannt beschwichtigte ich sie und versprach, ihren Wunsch zu erfüllen. Ich habe sie geheiratet und 22 Jahre mit ihr gelebt. Es war eine unglückliche Ehe. Sie hat gar nicht mit mir gefühlt oder gedacht. Sie hat nicht einmal meine Bücher gelesen. Sie haben sie aber in ihren Werken als Muster einer Frau so liebevoll geschildert. Ja, das tat ich, um ihr Interesse zu wecken. Ich zeigte ihr die Stellen, die sich auf sie bezogen, und wollte, dass sie wenigstens aus Eigenliebe meine Bücher lese. Sie tat es nicht. Sie hat mir viel angetan. Dokumente, welche ich in einem Prozesse brauchte, hat sie, während ich in Asien war, verbrannt, weil sie in meinen Prozessgegner, den Verleger Münchmeier, verliebt war. Die Ehe wurde aus ihrem Verschulden vor Gericht geschieden. Es hieß, dass sie ihre Frau nicht alimentieren. Das ist erfunden. Meine Frau bekam, als sie von mir wegzog, eine ganze Ausstattung, Möbel und eine Summe von 3000 Mark jährlich. Eines Tages schrieb mir der Schwager des Selius im Namen meiner geschiedenen Frau, dass sie auf den jährlichen Zuschuss von 3000 Mark verzichte. Kurze Zeit später gab sie an, dass sie von dieser Verzichtsleistung überhaupt nichts wisse. Selius hatte den Brief schreiben lassen, um sie für sich zu gewinnen, damit sie bei Gericht gegen mich zeuge. Er versprach ihr 100 Mark monatlich, solange sie lebe. Sie musste bei seiner Familie wohnen und erhielt im Ganzen von ihm 200 Mark. Als sie mich bat, ich möge sie wieder aufnehmen, drohte ihr Selius, er werde sie auf 300 Mark verklagen. Jetzt zahle ich meiner Frau freiwillig 2400 Mark jährlich aus, trotzdem sie sich mit Selius gegen mich verbündet hat. Hau, Mai hatte gesprochen. Er und seine Frau zeigten mir Old Shatterhands Beutestücke und den Henry-Stutzen, Sehnsuchtstraum aller Gymnasiasten, der allerdings gar kein Stutzen war, sondern ein gewöhnliches Winchester-Gewehr, wie es ganze Armeen haben, auch europäische. Und die Silberbüchse erwies sich mir als Torso eines europäischen Schießprügels, dem die Läufe fehlten. Dann gingen wir in den Garten. Den verstohlen, bittenden Blick seiner Frau, er möge in der Villa bleiben, lehnte Mai mit verstohlen energischer Bewegung ab. Er musste durchaus wetterharter Jäger sein. Zuerst ging es in einen Holzschuppen, der mit amerikanischen und asiatischen Gegenständen zu einem Raritätenkabinett umgewandelt ist. Hunderte von Sträuchern und Kirschbäumen neigten, schwer vom Regen, ihre Äste, Tropfen glitzerten auf den Blättern, den gepflegten Kieswegen und den Bänken in den Farben des Spektrums. Ein prachtvoller Besitz. Man muss als deutscher Schriftsteller genau so schreiben, wie Karl May schreibt, um ein solches Haus haben zu können. Und auch ihm wird es nicht vergönnt. Man macht dem wüsten Abenteuerschilderer zum Vorwurf, dass er in seiner Jugend wüste Abenteuer erlebt. Man beschimpft ihn, wie man nie einen betrügerischen Kaufmann, einen gemeingefährlichen Fabrikanten, einen bestechlichen Beamten, einen selbstherrlichen Gutsherrn oder gar einen misshandelnden Offizier zu beschimpfen wagen würde. Eben schüttelt ihn ein Hustenanfall, und trotzdem er, die Hilfe der Gattin unwirsch abweisend, aufrecht ins Haus zurückgeht, ist nicht zu verkennen, dass sein Lächeln vom hippokratischen Zug erbarmungslos durchgestrichen wird. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Klaus Missfeld.